hat er jetzt davon? Bin auf dem Weg der Scheine nach dem Saal. Oh yeah! Das Raumschiff ist poliert, die Antennen sind geölt und keine müde Schwerkraft, die mich quält. Bin auf dem Weg der Sterne Galaxie. Oh yeah! Ja, bin ich nicht ein Held der modernen Welt? Ja, bin ich nicht ein Held der modernen Welt? Treff jede Menge Wesen, die von einem anderen Stern. Kühlschrank, wir danken dir. Und ein Loser geht ein.